solche Rechte, denn die Schwarze entdeckt und die Braune kam, hat an ihr euch gefällt und ist das Glück auf der Welt. Und davon träumt heute jedes deutsche Mädchen.